sein, ein friedliches Leben. Ich frage mich, wann wird es sowas geben? Frei sein, die Feindseligkeit haucht mit dem Wind über alles vorbei. Ich will frei sein, mit viel Toleranz, mit viel Akzeptanz. Gib mir friedlich die Hand, du bist frei sein, dann tu etwas dafür. Lass mich herein, bitte öffne die Tür. Frei sein, diese zwei Wörter reinigt mein Gewissen und durchblutet meinen Körper. Frei sein, dennoch sind wir eins, die größte Familie der Welt. Doch du weißt, wir wollen frei sein, du kennst seinen Preis. Die Freiheit verlangt, nur vernünftig zu sein. Denn frei sein kann man nicht so leicht. Doch ich hoffe, dass ihr mit mir die Meinung teilt. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Ich hab mein Gewissen in die Reinigung geschickt, doch es war nicht frei von Shit, dazu bekam ich es zurück. Meine Lebensweise spiegelt sich in meinen Liedern wieder. Dieser Krieger, der sich in mir aufgebaut hat, legt sich nieder. Ich will frei sein, keiner kann mir etwas sagen. Deine Ratschläge werden mir nie etwas vorschlagen. Ich muss mich durchkämpfen durch diese Vorurteile. Ihr denkt, ihr habt mich jetzt gepeilt, bevor ich mich peile. Fehlanzeige, denn ich leide manchmal ganz alleine. Und dann wird mir klar, dass ich mir den Arsch aufreiße, nur um die Musik zu machen, ohne dass ihr drüber lachen müsst. Und küsst meine Arschbacken. Gut, ich war auch wie die Spacken, die sich eingebildet hatten, dass sich Rap auf Gangster-Image lohnt für Fanbaracken. Ach, von wegen, denn es ist einfach so. Ihr habt euren Style und ich hab mein Style, yo. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Ich will frei sein, wie ein Krieger, der für Länder kämpft, auch wenn er nicht das Wort Meinungsfreiheit kennt. Ich will frei sein, egal um welchen Preis, auch wenn du mich zerreißt, auf mich scheißt und mich teilst. Ich beiß mich jetzt durch, zerreiß meine Furcht. Ich bin fleißig am Tun, bin einzig verflucht. Ich hab gut eingesteckt, mit Mut ausgeteilt. Zieh den Hut, wenn ich rap, denn mein Ruf ist verpeilt. Die Zeit ist vorbei, ich bin wahrlich geheilt. Doch ich fühl mich nicht frei, wenn ihr mich nicht befreit. Ich will frei sein, mit nem heiligen Schein. Doch der Schein trügt, nein, er belügt mich zur Zeit. Der heiligen Schein steht mir leider nicht, denn ich peinigte feindselig, unergründlich. Frei sein, die Würde des Menschen ist unantastbar, sollte man denken. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Die Zeit ist vorbei, weil die Sonne wieder scheint. Ich will neu beginnen, vergiss für mich doch die Vergangenheit. Ich will endlich frei sein. Ich komm mir manchmal vor, als wär ich in der falschen Welt. Man kann sagen, was man will, und trotzdem wirst du abgestempelt. Jeder schaut dich schief von der Seite an, und schaue ich auf sie, kommt der nächste Ärger ran. Auch wenn du deine Meinung heutzutage vertrittst und am Ende wegen Diskussionen auf der Stirn schwitzt, dann ist es geritzt, die Welt ist beschissen. Doch was bleibt mir? Einfach heulen in mein Kissen? Nö, ich bleib standhaft und sage Courage, was ich von euch Banausen da draußen nicht behaupte, schade. Tut mir leid, ihr müsst alle Scheiße fressen, so wie ich, nur damit ihr wisst, wie schlimm sowas ist. Ich will frei sein, wie ein Vogel hinterm Horizont. Ich weiß nicht, wie das ist, weil ich das vorher noch nie konnte. Ich will frei sein, egal um welchen Preis. Doch frei sein bedeutet immer sterben für Sinnlosigkeit. Die Zeit ist vorbei, weil